Hören 17. Ich begrüße hier im Studio Frau Bauer aus Kiel. Frau Bauer, Sie sind Berufsforscherin. Wie wird man das eigentlich? Nun, ich habe ursprünglich Soziologie studiert und bin seit langem als Berufsberaterin tätig. Daneben schreibe ich an einer Doktorarbeit zum Thema: Wie viel Zukunft haben die alten Berufsbilder? Wer kommt denn eigentlich in eine Berufsberatung? Eher jüngere Menschen oder auch ältere, die sich zum Beispiel umschulen lassen möchten? Generell würde ich sagen, dass keine der Altersgruppen auffallend überrepräsentiert ist. Zu mir kommen Menschen, die sich über den Arbeitsmarkt informieren möchten und die herausfinden wollen, für welche Berufe sie am besten geeignet sind. Dabei stellt sich oft heraus, dass viele gar nicht wissen, wie viele neue Berufe es heute gibt. Wir leben ja in einer Zeit, in der sich die Berufsbilder stark wandeln. Und zu dieser Entwicklung hat sicherlich die Digitalisierung ganz erheblich beigetragen. Gewiss, das muss man so sagen. Im Grunde genommen handelt es sich ja gar nicht immer um neue Berufe, sondern um eine Verschiebung hinsichtlich der geforderten Kompetenzen. Es geht um die Fähigkeit, altes Wissen mit neuen Technologien zu verbinden. Raten Sie Ihren Kunden denn dazu, sich grundsätzlich mit den neuen Technologien vertrauter zu machen? Nein, so einfach ist es nicht. Die Digitalisierung mag die Gesellschaft sehr verändert haben, aber es gibt noch andere Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass sich unsere Welt verändert hat und anders tickt als noch vor 25 Jahren. Ich denke zum Beispiel an den demografischen Wandel, also die Tatsache, dass die Menschen in den westlichen Industrieländern heute immer älter werden, was zur Folge hat, dass es heute immer mehr Rentner gibt im Verhältnis zur restlichen Bevölkerung. Und daraus ergeben sich auch neue Berufsbilder? Oh, viele. Vielleicht haben Sie schon mal von dem Beruf des Nostalgologen gehört, nur um ein Beispiel zu nennen. Das sind in der Regel Innenarchitekten, die es verstehen, Räume so zu gestalten, dass sie denen einer vergangenen Epoche gleichkommen. Sie können Wohnungen in einem Stil einrichten, der vor vielen Jahren einmal modern war, egal wie alt das Haus selbst ist. Ältere Menschen, die heute auch oft über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, können ihre Wohnungen und Zimmer mit Hilfe eines Nostalgologen entsprechend gestalten. So wird ein Gefühl der Vertrautheit geschaffen, die Senioren in unserer sich rasant ändernden Welt nicht mehr haben. In alten Residenzen könnte das zum Beispiel eine große Rolle spielen. Das heißt, dass Nostalgologen sehr interdisziplinär ausgebildet sein müssen. Sie sollten sowohl etwas von Architektur verstehen, als auch von Geschichte und Soziologie. Ja, das ist ein grundsätzliches Merkmal dieser neuen Berufe. Das hört sich gut an, ist für den Einzelnen aber sicher auch anstrengend. Wird erwartet, dass wir künftig alle Multitalente sind? Nein, das sicher nicht. Das ist auch gar nicht erforderlich, solange es noch einige Spezialisten gibt. Für all die anderen aber wird sich das Wissen auf mehrere Bereiche erstrecken. Aber es wird dann natürlich auch oberflächlicher sein. Frau Bauer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.